nimm mir alles, alles, alles weg. Den HMG Benz, die AP weg. Nimm mir alles, alles, alles weg. Steck die Scheine in dein Arsch, aber zahl mir Respekt. Jede Nacht sagt mein Spiegelbild, mir trau nicht deinem Schatten. Denn sie hassen alles, was sie nicht kaputt zu machen schaffen. Du stehst hier, Bruder, immer noch stabil für diese Sache. Glaub mir, nichts auf dieser Welt ist frei von Macken. Und heul nicht rum wegen Päckchen, die wir auf den Schultern tragen, weil in Zukunft noch Berge voller Schuld auf dich warten. Du weißt, dass du loyal bist, meistens immer gerade, auch bei guten Reifen bleibt immer Profil auf der Straße. Wisch dir den Staub aus den Augen, scheißegal, was die anderen glauben. Wir beide waren mit dem Wasser draußen viel zu lang allein. Die Trümmer, an denen du stehst, nicht die Zukunft, die ich für dich seh, sondern die Reste aller Mauern von dem Gefängnis der Vergangenheit. Denk nicht, du kennst mich, ich denk nicht, ich kenn dich, denn die Geister, die mich lenken, waren noch nie so lebendig. Mein Kreis, nur die Ängsten wieder frei in meinem Denken und meine Energie wird nie wieder an die Falschen verschwendet. Nimm mir alles, alles, alles weg. Den AMG-Fans, die AP weg. Nimm mir alles, alles, alles weg. Steck die Scheine in dein Arsch, aber zahl mir Respekt. Nimm mir alles, alles, alles weg. Von mir aus nimm den Träumen ihre Farbe weg. Nimm mir alles, alles, alles weg. Steck die Scheine in dein Arsch, aber zahl mir Respekt. Denk dir nicht, du kriegst mich. Fall, wenn ich kämpfe, dann richtig. Auf die Schnauze fallen ist okay, aber merk dir, liegen bleiben gibt's nicht. Alle wollen nur das Blitzlicht. Sag mir, warum sie nur so blind sind. Bisschen Fame, ganz dann okay, aber dann verliere dein Gesicht nicht. Es kommt, wie es kommt, aber so wie du es rufst. Man bezahlt jeden Meter an die Spitze mit seinem Blut. Für die Scheiße, die ich durch hab und die Tage voller Elend, will ich Minimum Olymp und nicht nur 5 Minuten Ruhm. Man, nimm mir den Ausweg, dein Fame ist wie rausgeht. Mein Fame ist Medizin, denn meine Fans halten mich auf mich. Jede Zeile, die ich schreib, kommt tief aus meinem Fleisch. Weit mehr als kalkuliert, nur das letzte angefühlt. Also mach keinen Fehler und drück mich noch weiter. Ihr gebt nicht mal 1% von meinem Einsatz. Ich steh auf und steh auf, so lang bis ich sterbe. Mit meinem Rücken an der Wand bin ich am stärksten. Nimm mir alles, alles, alles weg. Den AMG-Fans, die AP weg. Nimm mir alles, alles, alles weg. Steck die Scheine in dein Arsch, aber zahl mir Respekt. Nimm mir alles, alles, alles weg. Von mir aus nimm den Träumen ihre Farbe weg. Nimm mir alles, alles, alles weg. Steck die Scheine in dein Arsch, aber zahl mir Respekt. Nimm mir alles, alles, alles weg. Den AMG-Fans, die AP weg. Nimm mir alles. Alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles, alles